von der ich immer geträumt hab. Deine Lippen schmecken mir eisemitzigen Sonntag. Hör gut zu, weil ich dir sag, dass du die Welt für mich bist. Und wenn du nicht mehr hier bist, dann hält mich in nichts. Es war Liebe auf den ersten Blick. Dein Respekt ist für mich so groß, unersetzlich. Wir liefen Hand in Hand am großen Meeresstrand. Girl, du bist die, die ich brauch und begehre. Neben dir fühle ich mich, als wenn ich nichts wäre. Und wenn du jetzt glaubst, dass alles ist und ist, dann hast du falsch geglaubt, denn Girl, ich liebe dich. Wo bist du, mein Sonnenlicht? Ich suche dich und vermisse dich. Ich respektiere nur dich, damit du's weißt, ich liebe dich. Wo bist du, mein Sonnenlicht? Ich suche dich und vermisse dich. Ich respektiere nur dich, damit du's weißt, ich liebe dich. Ich vermisse deinen Atem, der mich zart berührt, der mein Herz verführt. Ganz egal, was auch passiert, ich hol dir den Himmel mit Sterne, Stock, Blasier. Von den Engel hole, ich kann ohne dich nicht sein. Wir müssen uns wieder vereinen. Wo bist du, mein Sonnenlicht? Ich suche dich und vermisse dich. Ich respektiere. Damit du's weißt, ich liebe dich, Baby. Wo bist du, mein Sonnenlicht? Ich liebe dich.